Meine Betreuerin heißt Marion Hilges und die Ersatzbetreuerin Frau Wilmes in meinem Heimatort, bei der SKM angestellt. Es ist kriminell, was man mitmacht. Man will mich aus den Füßen. Man riecht mich auch gern absichtlich, behaupte ich, auf. Gestern wieder Herr Plaumeiser zur Frau Hilgers, meiner Betreuerin, in dem Gespräch zwischen mir und der Frau Hilgers und Herrn Plaumeiser sagt, ja, Frau Hilgers, jetzt haben wir es richtig hochgebracht. Ja, Frau Hilgers, jetzt gehen wir einen Tass Kaffee trinken. Wissen Sie, die beabsichtigen einen neuen Herzinfarkt. Die Gefahr durch Herzerschütterung bei dem Gewalttat, wo der Pfleger mich wieder getreten hat und so. Und es kann ja auch sein, dass ich einen Splitter in der Lunge habe durch den Tritt von den Knochen, von dem Brustbein und meine Verschraubung in dem Wirbel und das Ganze. Das kann ja sein, dass das bei dem Treten von dem Pfleger alles, also dass ich innere Verletzungen, ich habe innere Verletzungen mit Sicherheit. Und man will mich umbringen, behaupte ich, weil so gewisse Leute Dreck am Stecken haben und die haben erkannt, dass ich es durchschaut habe und weil ich laut rede, was ich denke und behaupte, das ist so. Und der Herr Plaumeiser ahnt Gefahr durch meine Aussage. Er hat Angst um sein Geld und darum, um seinen Kragen, dass er Angst hat, er müsste in den Knast. Denn die Leute hier, die haben nicht die entsprechende Pflege, die vereinsamen, jetzt sind schon weniger Leute hier, sind so viele entlassen worden. Ja, es kann sein, dass der Plaumeiser wirklich Entlassungen vornimmt, weil er erkannt hat, das Konter hat recht, hier gehören die Leute nicht hin. Die Leute sind gesund, beziehungsweise gesund, zumindest nicht psychisch krank. Die haben ein Anrecht auf ein Privatleben, deshalb entlässt er viele Leute. Das hat der Eckart Kaiser heute gesagt. Ach ja, schau mal, Dorothee, jetzt werden wieder viele entlassen. Und diese Botschaft hat er nicht, weil er das gesehen hat, die hat er von Schwester Esther, diese Botschaft. Von der Schwester Esther, der Wohnbereichsleiterin, kann das nur sein. Die manipuliert den Eckart nämlich. Herr Pohlmann, und schriftlich festhalten. Gestern das Gespräch habe ich schriftlich festgehalten. Aber ich bin wach seit heute Morgen 4:30. Ich kann nicht mehr. Ich bin erschöpft. Und die Gewalt und das Ganze, die seelische Gewalt und die körperliche Gewalt. Herr Pohlmann ist in erledigt. Ja, ich habe Ihnen gerade was gesagt, was los ist, was wie mein Befinden ist. Man lässt mir nicht mal die Fürsorge zukommen, die ich brauche, die Pflege. Und der Pfleger Andy sagt, morgen kommt die Putzfrau, mein Zimmer ist dreckig von Fußspuren und Krümel, die ich nicht hingemacht habe. Und ja, zwei Küchenfeen waren so kantig zu mir, obwohl ich schaffe wie ihr Pferd, trotz Behinderung, wo es mir so schlecht geht. Ja, sie sind egoistisch, sie kommen so spät, ich schaffe so viel und so. Und, oh Herr Pohlmann, es ist so, ich möchte nach Hause und meine Vollzeitpflege haben von der Krankenkasse, dann habe ich eine Pflege für mich, die für mich da ist. Tagsüber, Nacht muss sie ja nicht da sein, aber das muss ich haben. Und das mit Eckart Kaiser, mein Partner, man bringt ihn von mir auseinander. Er hat Freundschaft mit der Schwester Esther geschlossen, mit der Schwester Esther, der Wohnbereichsleiterin. Ja, wenn er sie lieber hat, dann gebe ich ihn frei. Aber ich möchte mein Zuhause haben, Herr Pohlmann. Da habe ich die Pflege, wenn ich eine Pflegerin von meiner Krankenkasse bezahlt kriege und ich habe Pflegeanrecht auf eine Vollzeitpflege. So behindert bin ich und so krank bin ich. Ich kann nicht mehr. Und ich möchte Ihnen noch sagen, ich habe morgen wieder einen Termin im SHG-Klinikum, da soll ich dieses scheiß Psychopharmaka, diese Spritze wieder bekommen, diese Depotspritze. Und ja, ich habe habe erreicht in dem Gespräch mit Dr. Böhm, dem Oberarzt, dass er dazukommt. Ich habe zu dem Oberarzt gesagt, ich brauche dieses Psychopharmaka nicht, psychisch bin ich gesund. Und vielleicht tut Dr. Böhm etwas machen, dass ich die Tepo-Spritze nicht kriegen muss. Und das ist der Oberarzt. Ich brauche diese Depotspritze nicht. So geht es mir besser, seitdem die ausgewirkt hat und seitdem ich diese scheiß Psychopharmaka nicht mehr hole, diese Tropfen, die ich kriege und dieses Schlafmittel, dieses macht abhängig. Seitdem ich das nicht mehr nehme, geht es mir besser und man nötigt mir Medikamente auf, die ich nicht brauche. Herr Pohnmann, ich bin in höchster Gefahr. Ich habe Angst, dass man mir wieder einen Scheißdreck verabreichen will. Und ich brauche das nicht. Ich brauche es nicht. Ich möchte mein Zuhause und eine Vollzeitpflege haben für mich. Und es gibt dann noch einen Menschen, den ich noch liebe. Wenn der Eckhard Kaiser sich mit Schwester Esther befreundet hat, dann gebe ich ihn frei. Heute das Problem war, dass zwei Küchenfeen mich angeranzt haben. Und ja, zwei Küchenfeen, zwei Hauswirtschafterinnen haben mich so fertig gemacht mit ihren Reden, dass ich, sie haben... Sie kommen zu spät, ich arbeite so viel. Sie kommen zu spät, ich arbeite so viel. Und die andere hat gesagt, Sie sind egoistisch. Ich habe gesagt, bitte, ich trage Verantwortung für meine Mitbewohner. Und ich möchte, dass es denen gut geht. Ich möchte auch, dass es ihnen gut geht. Und da sagt sie, sie sind nur egoistisch, sie sind das. Ich habe gesagt, ich habe Freunde, die für mich arbeiten. Und ich komme in mein Zuhause. Ach, das denken Sie nur, passen Sie auf, das geht Ihnen ganz schlecht. Das wird Ihnen ganz schlecht gehen in Zukunft. Und so, oh, Sie sind egoistisch, sagt die Hauswirtschafterin einfach, die macht mich viel zu fertig. Ich habe den Hauswirtschafterinnen und den Schwestern 5 € gegeben als Anerkennung dafür, für ihre Arbeit, die sie machen. Und weil ich schon so lange hier bin, das ist keine Bestätigung, das ist ein Dankeschön. Und diese Küchenfee habe ich gestern wollen, die mich heute so angerannt hat, der habe ich gestern einen 5-Euro-Schein geben wollen. Ich habe gesagt, sie sollen auch kein Stiefkind sein. Bitte nehmen Sie diese 5 €, das ist die Anerkennung für eure Arbeit. Nein, ich nehme sie nicht. Ich weiß, wofür sie sie nicht genommen hat. Sie macht mir Sachen in den Tee und gibt mir ein fettiges Brot. Ölgetränktes Brot hat sie mir gestern gegeben und ich konnte es nicht essen. Ich habe es in den Klo geworfen, es hat geplumpst. Es war durchtränkt mit Öl oder irgendwelchem vielleicht sogar Putzkram. Ich weiß nicht, es ist ins Klo gefallen, so schwer, wie ich das Brot gestern ins Klo geschmissen habe. Ich konnte es nicht essen. Ja, und heute habe ich die Hauswirtschafterin gebeten, bitte geben Sie mir doch eine Marmelade und einen Honig. Ich esse das lieber. Dann schaffe ich vielleicht das Brot zu essen, das ich heute mit aufs Zimmer. Nein, sagt sie. Ich kriege nicht mal die geringste Pflege hier und auch nicht die Fürsorge, die ich brauche. Ich brauche meine Pflegerin, die Vollzeitpflege. Zu Hause, in meinem Zuhause, in meinem privaten Zuhause. Ich habe ein schönes Zuhause, eine schöne Wohnung. Und diese Pflegerin wäre für mich am Tag zuständig. Die könnte ja abends nach Hause fahren. Und wenn sie morgens kommt oder zu einer bestimmten Zeit, die wir vereinbaren, kommt, dann reicht das auch. Mit dem Zucker gratis, zumindest nicht die Unterzuckerung. Mit Dr. Löber, dem Diabetologen, habe ich ausgemacht, dass ich nur mit der Langzeitspritze hinkomme. Insulinspritze. Und heute hat man mir wieder eine andere Langzeit-Insulinspritze gegeben. Ich habe zur Schwester, zur Wohnbereichsleiterin gesagt, hören Sie mal, oder ja, wer nicht gespritzt hat, das ist wieder eine andere Partyspritze. Gestern war noch kein lilafarbener Propfen drauf. Und kein lilafarbene Striche und so drauf auf dem Partyspritze. Sie hat keine Antwort gegeben. Das darf man nicht. Man hat mich aber Monate da gehalten. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum man mich gehalten hat. Man hat mich fast umgebracht mit einer Psychopharmaka. Ich bin so wie ein Grippe aus der Klinik rausgelassen worden. Das letzte Mal am 19. Januar bin ich so wie ein Stetze aus der Klinik entlassen worden, weil der Dr. Kaiser ein Medikament aus mir ausprobiert hat und das war kriminell. An einer gut aussehenden Frau, die eine hübsche Figur hat, sie so runterzufahren, dass sie so abnimmt. Das ist kriminell gewesen. Ich habe Dr. Kaiser ein Hochlob ausgesprochen. Ich habe gesagt, Dr. Kaiser kriegt ein neues Haus. Das vor allen Dingen das Heimhaus, wo ich mir so, das ist auch kriminell. Wenn der Dr. Kaiser dieses Haus hier kriegt, dann kommt der Blaumeister, der Abzahn von den Bewohnern vom Staatsgelder und von den Bewohnern Rente kassiert und die Bewohner haben nicht mal die gerechte Fürsorge. Was es für ein Medikament war. Es ist immer das, was Sie kriegen. Es ist nicht wahr, Herr Pullmann, man gibt mir hier Medikamente, die nicht stimmen. Und ich hinterfrage, was man mir spritzt. Auch das Langzeitinsulin. Ich glaube, das Langzeitinsulin ist nicht das, was draufsteht, sondern das ist das Polyarzenyl. Ich unterstelle es nicht, ich vermute es. Und ich glaube, es geht mit der Langzeitspritze und Essenregulierung. Und ich hinterfrage, was man mir für Medikamente gibt. Und man droht mir wieder an, ich käme ins SAG-Klinikum. Ich brauche nicht in ein SAG-Klinikum, ich brauche einen Diabetologen. Ich habe Herrn Blaumeister auch gesagt, dem Heimleiter, dass ich mit einem Diabetologen sprechen möchte. Ja, mit Dr. Löber. Ja, dann rufen Sie ihn an. Das war am Donnerstag, glaube ich. Ja, da habe ich gesagt, ja, ich rufe ihn an. Aber da musste ich zur Toilette und es hat irgendwie sich nicht ergeben, dass ich Herrn Löber anrufen konnte. Das heißt, ich glaube, es ist auch Machenschaft mit Herrn Blaumeister und irgendwie Ärzten da, dass man etwas manipuliert, dass man mir Medikamente gibt, die ich nicht vertragen kann. Und ja, ich habe früher das Insulin habe ich vertragen, aber das war gentechnisch hergestellt. Das heißt, auf der Packung stand drauf, es ist gentechnisch hergestellt, das kann für andere Patienten Fehler sein. Das heißt, ja, es kann auch für mich fehlerhaft gewesen sein. Das Insulin, das Insulinclagin, was draufsteht, das ist gut, aber es ist kein Insulinclagin. Es muss etwas anderes sein, es brennt. Das Insulinclagin hat nicht gebrannt. Es muss was anderes in der Ampulle sein. Ich kann nichts kriegen. Man hat es im Schwesternzimmer. Und ich habe gesagt, ich war auch zur Ärztin im SAG-Klinikum, als ich zur Depotspritze war am Montag. Da sagte ich, bitte geben Sie mir den Beipackzettel von dem Medikament, was ich gespritzt bekomme. Nein, das kann ich Ihnen jetzt nicht geben. Bitte geben Sie mir es doch. Nein, jetzt nicht. Das kriegen Sie das nächste Mal. Das heißt, man hintergeht mich. Man ist sich selbst nicht sicher, welche Nebenwirkungen das Medikament hat. Und man ist sich selbst nicht sicher, was man gibt. Man probiert aus. Und das finde ich nicht in Ordnung. Das ist das, was die Schwester Sabine gemacht hat. Als ich 3 Tage und 3 Nächte gebrochen habe und praktisch so schlecht war und ich sie gebeten habe, bitte bestellen Sie einen Arzt, hat sie keinen Arzt bestellt. Und jetzt bedroht sie mir ins SAG-Klinikum. Ich brauche nicht in ein SAG-Klinikum. Das Einzige, was ich eventuell brauche, ist eine Diabetesklinik in Weißkirchen. Das wäre das. Und das SAG-Klinikum, das ist sowieso eine Sache, das ist ein Altbau, da ist Gefahr im Verzuge, da sind die Sicherungskästen durchgebrannt, da ist das Rohrbruch in dem Altbau und ich habe ehrlich gesagt, praktisch gesagt, ich habe ein Hoch gesprochen auf das SAG-Klinikum, auf den Dr. Kaiser, und zwar, dass das SAG-Klinikum praktisch neue Häuser kriegt, da bin ich auch dafür, aber ich hinterfrage auch, was man da macht mit Medikamenten, was man für Medikamente ausprobiert an Patienten und so, das ist nicht richtig. Man probiert einfach aus und man macht Menschenexperimente. Und das hinterfrage ich, das ist nicht richtig. Es gibt Neuigkeiten. Man hat mir wieder angedroht, wenn ich anfange zu spinnen, man würde mich in die Psychiatrie einweisen. Ich bin laut geworden, weil man mir nicht das Hustenmittel gegeben hat, aus der Apotheke geholt hat, und da bin ich laut geworden. Ja, wenn Sie jetzt anfangen zu spinnen, überweisen wir Sie in die Psychiatrie, sagte die Schwester. Und ja gut, da war es für mich natürlich ganz aus. Ich bin auch ruhig geworden, gelassen, was heißt ruhig geworden? Ich fand es einfach unerhört. Ich habe gestern meinen Geburtstag gefeiert und Kuchen spendiert und Getränke spendiert den Mitbewohnern. Gäste habe ich eingeladen, bestimmte Gäste und so, wo ich Kontakt hatte. Und ich wollte Freude bereiten. Und ich habe gedacht, es ist gut für die Leute, wenn sie merken, dass das eben auch mal gefeiert wird. Und überhaupt, ja, ich habe wirklich Gutes getan. Und so, und ich habe auch einmal gestern Nachmittag gewettert mit 2 Damen, wo die eine sagte, oh nein, da komme ich nicht zu der Feier. Die Dame, wenn die da ist, da komme ich nicht. Und da habe ich gewettert und ein bisschen laut geworden. Dagegen hatte keiner von den Schwestern was. Aber ich habe die Vermittlung erreicht, dass die beiden Damen sich vertragen haben und in meiner Feier beieinander gesessen haben. Es ist mir wirklich gelungen, hier im Haus die Leute zur Kommunikation anzuregen und miteinander zu sprechen. Und ich habe wirklich, wirklich einiges geleistet hier im Haus, in dieser Richtung. Und dann kriege ich zu hören von den Schwestern, wenn ich laut werde, ja, wenn Sie hier anfangen zu spinnen, dann werden Sie in die Psychiatrie eingewiesen. Wissen Sie, ich habe geweint nachher und es geht mir jetzt besser. Vielleicht hört man noch meine erstickten Tränen in der Sprache, aber auch meine Erkältung. Man tut gute Werke, man spricht mit den Mitbewohnern, man behandelt sie wie Herr und Dame, obwohl man das Gefühl hat, gut, da sind die Schrauben locker, aber man hat Ethik und Ästhetik und man geht wirklich höflich mit den Menschen und respektvoll. Und dann kriegt man zu hören, wenn man laut wird von der Schwester, wenn sie jetzt anfangen zu spinnen und nicht ruhig werden, werden wir die Psychiatrie informieren, dann werden sie abgeholt. Man hat kein Verständnis dafür, dass ich wirklich ein guter Mensch bin und mich arrangiert habe, meine Feier gegeben habe, um den Menschen eine Freude zu machen und wirklich dafür gesorgt habe, dass die Menschen miteinander sprechen hier. Es war alles so ruhig. Der Herr Blaumeiser hat gemeint, ja, bei mir funktioniert das alles so ruhig. Nein, es funktioniert aus dem Grunde so ruhig, weil die Menschen nicht miteinander gesprochen haben und keine Gefühle äußern durften. Nicht äußern durften oder Gott weiß was, ich weiß es nicht. Ich gehöre nicht hierhin, Herr Pohlmann. Ich gehöre nicht hierhin. Also es sind keine normalen Menschen. Auch die Schwestern nicht. Also ich